Niedriger Mindestlohn. Ein Beispiel ist der Mindestlohn. Derzeit liegt er bei 9,19 Euro pro Stunde. Das klingt erst einmal nicht schlecht. Immerhin ist es in absoluten Zahlen deutlich mehr als etwa in Polen, Bulgarien oder Rumänien. Relativ gesehen aber ist es erstaunlich wenig. Setzt man den Mindestlohn in Relation etwa zum Bruttoinlandsprodukt, zeigt sich, dass Deutschland, gemessen an unserer Wirtschaftskraft, einen unterdurchschnittlich niedrigen Mindestlohn zahlt. Selbst wenn er, wie derzeit geplant, im Jahre 2020 auf 9,35 Euro steigt, bringt das den Menschen, die für Mindestlohn arbeiten, kaum etwas. Auch dann werden sie mit ihrer Arbeit keine Rentenansprüche ansparen können, von denen sie im Alter leben können. Und das heißt, ein sehr großer Teil der Betroffenen wird im Alter auf staatliche Unterstützung angewiesen sein, die wir alle von unseren Steuergeldern bezahlen werden müssen. Unsere Gesellschaft spart also heute auf Kosten von morgen. In Teilen der SPD scheint das Problem erkannt. Nicht nur bei Katharina Barley, sondern auch bei Finanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz. Beide fordern, dass der Mindestlohn auf 12 Euro angehoben werden müsse. Bleibt die Frage, warum die Volkspartei SPD, deren Markenkern mal die Stärkung der Arbeiterklasse und deren Teilhabe an der Wohlstandsentwicklung war, diese Anhebung bislang nicht durchsetzen kann, obwohl sie doch gemeinsam mit der Union in der Regierungsverantwortung ist. Der Mindestlohn sollte eigentlich nur die absolute Lohnuntergrenze darstellen. Er sollte ein Fangnetz für jene sein, bei denen die normalen Instrumente für faire Entlohnung von Arbeit versagt hatten, sprich die Instrumente der Tarifpolitik. Passiert ist aber etwas anderes. Viele Firmen üben sich darin, den Mindestlohn zu umgehen. Sie tun das auf unterschiedliche Weise, sind dabei mitunter sehr erfindungsreich und beschäftigen viele Anwälte, die ihnen dabei helfen, ihre gezahlten Löhne möglichst niedrig zu halten und dabei gerade noch auf der legalen Seite zu bleiben. Immer wieder aber helfen ihnen dabei sogar die deutschen Behörden. Jene also, die eigentlich darüber wachen sollten, dass Mindestlohngesetze und deutsches Arbeitsrecht im Sinne der Beschäftigten eingehalten werden, tun in der Praxis häufig das Gegenteil. Sie kneifen vor mächtigen Firmen, weil sie fürchten, dass diese sonst abwandern könnten und dann gar keine Arbeitsplätze für Geringqualifizierte mehr bereitstehen würden. Anstatt mächtige Firmen zu sanktionieren, wenn sie die Arbeitsgesetze überdehnen, unterstützen sie diese vielfach dabei. Manchmal sind Jobcenter und Bundesagentur beteiligt, manchmal die Finanzkontrolle Schwarzarbeit beim Zoll, die untätig bleibt. Manchmal machen bei diesem Spiel sogar Bundesministerien mit. Wir waren diesem Phänomen schon im Zusammenhang mit Ryanair begegnet, das von der Bundesagentur für Arbeit im Frühjahr 2019 sein umstrittenes Anstellungsmodell für die Flugbegleiter genehmigt bekam. Es gibt aber noch viele andere Fälle. Welche das sind und wie genau sie funktionieren, will ich in den nächsten Kapiteln exemplarisch zeigen. So viel vorweg. Es sind große bekannte Marken, die Einfluss auf die Politiker an den Schaltstellen der Arbeitsmarktpolitik nehmen können.